Hallo zu einer neuen Ausgabe Vegan Beauty Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ja, ich habe endlich wieder ein Thema gefunden, über das ich quatschen kann, so ganz alleine. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist es ein bisschen schwierig, die ganze Zeit eigentlich nur mit sich selbst zu reden. Ein bisschen einfacher wäre es, wenn ich vielleicht einen Gesprächspartner oder eine Partnerin hätte. Vielleicht ist es ja irgendwann mal so weit und mir fällt ein Thema ein, das ich gerne zu zweit besprechen möchte. Und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Ich möchte heute mit euch über das Ungeschminktsein reden, aber auch über, ja, weiß nicht, ein bisschen über die Minimalismus-Internet-Szene, wenn man das so sagen kann. Eventuell werde ich mich jetzt gleich nachfolgend ein bisschen aufregen. Das sei nur so als Disclaimer vorweg gesagt. Ich kann euch ja mal kurz erzählen, was so der Anstoß für das Thema für mich war. Es ist gerade total aktuell für mich irgendwie, weil ich einige Kanäle verfolge, die auf YouTube Videos hochladen zu Minimalismus und Low Waste und eben auch Nachhaltigkeit und Veganismus und so. Und mir ist da mir sind ein paar Kanäle aufgefallen, die ich echt krass finde. Nicht krass in dem Sinne, dass sie krasse Sachen zeigen oder sowas, sondern die Art und Weise, wie sie Dinge präsentieren und wie sie sich darstellen. Mir sind in dem Rahmen dann auch Videos aufgefallen, wo vorrangig Frauen erzählen, weshalb sie sich nicht schminken. An sich finde ich die Videos super interessant, weil das halt ein Thema ist, was mich beschäftigt, schon immer. Und es war interessant für mich, so diese ganzen unterschiedlichen Meinungen zu sehen. Aber gerade so bei vielen Leuten, die Minimalismus-Videos hochladen, fand ich dieses Thema, also dieses Ungeschminktsein, doch sehr einseitig betrachtet, leider. Und in diesem Zuge habe ich tatsächlich auch einige E-Mails bekommen von Lesern und Leserinnen, die dann teilweise doch schon sehr anmaßend waren. Ich wurde zum Beispiel gefragt, weshalb ich mich schminke und dass ich das doch gar nicht nötig hätte, dass ich das lassen soll, weil es unnatürlich ist. Und außerdem wurde mir auch gesagt, dass ich mich ja selbst nicht leiden könnte, sonst würde ich mich ja nicht schminken. Ja, okay, ihr seht schon, das ist irgendwie krass. Ich kann das aber auch irgendwie verstehen, dass ich solche E-Mails bekomme, weil Leute wahrscheinlich so eine Anspruchshaltung an mich haben, weil ich eben auch oft über Themen wie Nachhaltigkeit und Veganismus schreibe. Aber es ist halt trotzdem nicht cool, wenn man so etwas einer anderen Person schreibt, weil es einfach meine Sache ist. Und darüber möchte ich gerne reden heute. Ja. So, das war die Einleitung. Ich glaube, ich habe mich das erste Mal geschminkt, da war ich 10 oder so. Und zwar habe ich das Make-up von meiner Mutter gefunden im Schrank. Meine Mutter ist eigentlich nie eine Person gewesen, die sich großartig geschminkt hat. Wirklich nur sehr, sehr selten. Aber sie hatte trotzdem so ein kleines Repertoire an Schminksachen da, die ich dann einfach mal ausprobiert habe. Und es war katastrophal. Natürlich war es das. Ich meine, ich war ja noch sehr klein. Aber das hat so ein bisschen den Anstoß für mich gegeben, dass ich mir irgendwann mal zu Weihnachten eine Schminkpalette gewünscht habe, die ich dann auch bekommen habe. Ich glaube, ich war 13 oder so. Und ab da fing es dann an, dass ich mich irgendwann tatsächlich täglich geschminkt habe. In meiner Pubertät war ich eigentlich fast durchgängig geschminkt. Ich habe so diese typischen schwarzen Balken um die Augen gehabt und ich war auch echt extrem geschminkt. Viele Leute, die mich damals gesehen haben, dachten, glaube ich, dass ich zur Gothic-Szene gehöre oder so. Aber bei uns damals auf dem Dorf gab es halt gar keine Szene und ich habe auch nie zu dieser Subkultur gehört oder so, sondern ich fand es einfach nur toll, so auszusehen und mich so extrem zuzukleistern. Ich war in meiner Klasse auch so ziemlich die Einzige, die so heftig geschminkt war. Die allermeisten waren ungeschminkt und eigentlich nur so ein paar wenige haben vielleicht Mascara benutzt oder ein bisschen Foundation oder so. Das heißt, ich bin da ganz schön rausgestochen. Auch wenn mir das in dem Moment nicht so aufgefallen ist. Also ich habe mich nicht anders gefühlt oder sowas. Aber wenn ich jetzt so Bilder von früher sehe, sah ich schon echt krass aus. Ja, und dadurch, dass ich mich tatsächlich jeden Tag geschminkt habe über viele, viele Jahre und das in so einer kritischen Phase der Jugend, habe ich gemerkt, dass mich das so an sich auch total verändert hat. Also ich hatte früher, jedes Kind, das in die Pubertät kommt, hat so seine Schwierigkeiten, aber ich hatte damals halt wirklich Schwierigkeiten. Ich war super unsicher und ängstlich und hatte tatsächlich wenig Selbstvertrauen und konnte mich in der Pubertät wirklich nicht sonderlich leiden. Geschminkt ging das aber schon durchaus besser. Immer wenn ich mich ungeschminkt gesehen habe, war ich mir so unendlich fremd. Ich fand mich hässlich ungeschminkt, was eben daran liegt, dass ich mein eigentliches Gesicht gar nicht mehr kannte. Ich habe mich ja fast nur geschminkt gesehen. Es ging dann so weit, dass ich morgens manchmal schon um 5 oder gar 4 Uhr aufgestanden bin vor der Schule, um mich irgendwie zurechtzumachen, damit ich mich überhaupt traue, rauszugehen. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, ist es einfach wahnsinnig krank. Und ich war in dem Moment auch einfach krank. Das war so ein, ja, so ein Mechanismus von mir einfach, so eine Art Kriegsbemalung vielleicht. Und unter dem Aspekt kann ich auch verstehen, warum Leute glauben, dass viele Leute, die sich schminken, ein kleines Selbstbewusstsein haben. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum Leute sich schminken könnten. Heute ist es für mich so, dass ich eigentlich die meiste Zeit ungeschminkt bin. Das ist komisch, das zu sagen als Beauty-Bloggerin, aber tatsächlich schminke ich mich eigentlich nur noch ja, zu irgendwelchen Anlässen, wenn ich abends mal rausgehe, eine Bar oder so. Oder ich weiß nicht, zu besonderen Anlässen oder wenn ich einfach nur Spaß gerade daran habe. Also für mich ist das Schminken gerade so morgen früh von einem wichtigen Termin oder so was total Beruhigendes. Es ist wie so eine Art Ritual und es fühlt sich schön an und ich bin so froh, dass ich das jetzt sagen kann. Das war ein richtig harter Weg für mich, ich weiß nicht. Also von der Pubertät zu jetzt, ich bin jetzt 28 Jahre alt, da ging ja schon einige Jahre dazwischen und es war so stetig, dass ich irgendwann geschafft habe, mich mit ein bisschen weniger Make-up zu lieben. Und irgendwann habe ich es dann halt auch geschafft, mich ohne Make-up, also komplett ohne Make-up wohlzufühlen. Das fällt mir auch heute noch nicht immer leicht, weil ich es einfach trotzdem noch sehr mag, geschminkt zu sein. Aber letztendlich ist Make-up für mich heute was ganz anderes als das, was es damals war. Also einerseits beschäftige ich mich durch meinen Blog extrem viel damit. Ich finde es auch irgendwie schön, sich so die Zeit für sich zu nehmen und einfach sich manchmal auch kreativ auszuleben. Nicht immer ist ein Make-up kreativ oder so. Das will ich damit auf keinen Fall sagen. Aber es kann es sein und es macht Spaß, verschiedene Produkte und Farben auszuprobieren. Also mir macht es Spaß. Andererseits kann ich natürlich auch die Seite verstehen, die es einfach schöner findet, ungeschminkt zu sein, weil man nichts im Gesicht hat. Ich kann mir vorstellen, dass Leute es vielleicht eklig finden, sogar irgendwas im Gesicht zu haben. Ich kann auch verstehen, dass sie es einfach nicht ästhetisch finden und so. Also es gibt, glaube ich, auf beiden Seiten Gründe, warum man das tut, was man tut. Aber eben nicht nur einen Grund. Also ich glaube nicht, dass Leute, die ungeschminkt sind, das nur machen, um natürlicher zu sein, was auch immer das bedeutet. Und es gibt auf der anderen Seite bei den Leuten, die sich oft und viel schminken, nicht nur den Grund dafür, dass sie sich unsicher ohne fühlen oder so. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nicht jede Frau, die sich stark schminkt, eine Tussi ist. Und ich denke mir auch so, ja, selbst wenn man eine Tussi ist, na und? Das ist halt auch sowas. Es geht doch eigentlich niemandem was an. Und jetzt nochmal so den Bogen zu dieser Minimalismus-YouTube-Szene zu schlagen. Also ich muss sagen, ich meine damit wirklich nicht jeden YouTube-Kanal oder Blog, der sich mit Minimalismus beschäftigt. Da gibt es wirklich tolle Kanäle und tolle Blogs, die so inspirierend und toll sind. Das habe ich milliardenmal toll gesagt, aber um das nochmal zu unterstreichen, die wirklich toll sind. Andererseits gibt es eben da aber auch welche, die so richtig krass gurumäßig auftreten und die überall hinschreiben, wenn du mir folgst, dann mache ich aus dir einen besseren Menschen und so. Und das finde ich so eklig, weil es einfach anmaßend ist. Und oft habe ich das Gefühl, dass es für die Leute nur eine Wahrheit gibt. Und das ist halt ihre. Ich finde es auch so schwierig, dass es im Prinzip ja wieder nur ein Diktat ist. Eigentlich das, was Leute, die natürlicher, weiß ich nicht, natürlicher leben wollen, ja eigentlich nicht wollen. Die wollen ja, die reden ja von Freiheit und sowas. Aber genau das ist es halt in dem Moment nicht, wenn man wie ein Guru auftritt und allen Leuten sagen will, ihr müsst so und so leben, sonst seid ihr unnatürlich oder scheiße. Ja. Mir fällt da so ein Beispiel ein, vor ein paar Jahren, da hat Henrik mal Einwegrasierer für mich in der Drogerie gekauft und er hatte nur dieses eine Produkt, das heißt, es ist halt aufgefallen, weil er hat nur das eine Produkt aufs Band gelegt und vor ihm war eine Frau, die wollte ihn eigentlich vorlassen, eben weil er nur einen Artikel hatte. Und als die Frau aber sah, dass er Einwegrasierer kauft, hat sie erstmal gefragt, für wen sind denn die Einwegrasierer, für sie oder für ihre Frau? Und Henrik war super perplex und hat dann so geantwortet, für meine Frau, hä? Was? Und die Frau ist dann richtig ausgerastet und meinte so, nee, dann lasse ich sie nicht vor. Wie können sie denn ihrer Frau ja, Einwegrasierer kaufen, die muss ich doch nicht rasieren. Und das war dann gleich so was Anklagendes. Und eine Frau, die sich rasiert, kann zum Beispiel keine Feministin sein oder irgendwie so. Eine Frau, die sich rasiert, macht das nur, um Männern zu gefallen, etc., etc. Und das hat er mir erzählt, als er heimkam. Und wir waren halt beide so, was? Ich bekomme auch manchmal E-Mails tatsächlich, wo davon ausgegangen wird, dass ich entweder natürlich das eine oder natürlich das andere mache. Also ich habe, glaube ich, noch nie öffentlich darüber geredet, ob ich mir die Beine rasiere oder nicht. Und ich finde es auch irgendwie total irrelevant, weil das Thema für mich auch gar nicht so ja, relevant ist. Keine Ahnung, manchmal rasiere ich mich, manchmal auch mal nicht. Also keine Ahnung, das ist so egal irgendwie in meinem Leben zumindest. Da wird aber trotzdem ja gerade so ein großes Ding draus gemacht. Also die Haare müssen überall sprießen, weil nur das ist natürlich und gut. Und nur dann bist du eine richtige Frau. Ja, da wird aber momentan irgendwie so ein Ding draus gemacht. Frauen dürfen sich mal wieder nicht rasieren. So. Das ist so schräg, weil es halt letztendlich so ist, dass, ich meine, wir wollen doch alle nicht in einer Gesellschaft leben, wo uns erzählt wird, ihr müsst immer glatte Beine haben oder eben das Gegenteil. Ihr müsst immer behaarte Beine haben, sonst seid ihr das und das. Das ist doch scheiße. Und genauso ist es eben bei diesem Ungeschminkt-Thema. Können wir nicht einfach uns darauf einigen, dass es cool ist, einfach das zu machen, worauf man Bock hat? Ich meine, es tut ja keinem weh. So, weißt du, im besten Fall tut es keinem weh. Ich habe auch letztens ein Video gesehen von einem Mann, der über Menstruation gesprochen hat und das Video hat mich ehrlich gesagt ganz schön geschockt. Also es ist nicht so, dass ich finde, dass Männer generell nicht über Menstruation reden sollten. Ganz im Gegenteil, ich finde es total wichtig, dass auch Männer das zum Thema machen, damit das Ganze noch mehr aus diesem Tabu-Ding rauskommt und einfach eine Atmosphäre für alle geschaffen wird, frei darüber sprechen zu können. Womit ich aber ein Problem habe, ist, wenn ein Typ sich da im Video hinstellt und Frauen erzählen will, was sie zu tun haben, aus irgendwelchen Gründen, die er ja als Mann, der nicht menstruiert, nicht nachvollziehen kann. Er hat zum Beispiel in dem Video so Sachen gesagt, dass alle Frauen frei menstruieren sollten und dass da ja nichts dabei ist und so und dass da ja eh nicht so viel Blut rauskomme, als dass das irgendwie stören würde, wenn das mal kurz das Bein runterfließt und dann antrocknet. Da dachte ich auch schon so, oh, okay. Also er hat im Prinzip in seinem Video Frauen verurteilt, die Tampons benutzen. Also er hat sie regelrecht angemotzt dafür. Das geht ihn halt einfach nichts an. Es kommt immer darauf an, wie man was rüberbringt. Und das war einfach ein wahnsinnig großer Fail, finde ich. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr anmaßend. Das driftet für mich ganz schnell in so eine Esoterik- und Verschwörungstheorie-Richtung ab. Wenn jemand irgendwie eine ernstzunehmende Krankheit hat oder ein krasses Problem und ihm dann irgendwelche Dinge gesagt werden, die total unwissenschaftlich sind und für die es einfach ja, keinen Beleg gibt, dass sie wirklich helfen, außer dass irgendwelche Leute das behaupten oder dass, ja, dass einfach dann so ein Glaube an was vermittelt wird, es aber eigentlich nichts nutzt. Ich rede wirklich von ernsten Problemen jetzt. Natürlich gibt es diesen Placebo-Effekt und Glaube versetzt Berge und bla. Aber ganz ehrlich, Krebs heilen mit Natron oder Bleiche trinken gegen Krebs? Was? Das finde ich so krass. Ich war mal auf einer Messe für Vegetarier und die war angeschlossen an eine Messe für Esoterik. Und dort hat man halt extrem viel Geld damit gemacht, dass Leute krank sind und verzweifelt und deswegen sich einfach an jeden Strohhalm klammern, um irgendwie gerettet zu werden. Wir haben da zum Beispiel ein Produkt gefunden, das war so ein Stecker für in die Steckdose, also ohne Kabel dran. Es war einfach nur so ein Stecker. Es ist so, dass man diesen Stecker aufladen kann mit jeder Energie, die man im Raum haben möchte. Das heißt, man nimmt den Stecker in die eine Hand und zum Beispiel eine Zitrone in die andere Hand. Und wenn man sich dann konzentriert darauf, fließt die Zitronenenergie durch den Körper in diesen Schalter. Und also in den Stecker. Und der Stecker kann dann in die Steckdose gesteckt werden und damit wird dann im ganzen Raum Zitronenenergie versprüht. Das hört sich für meine Ohren halt wahnsinnig schräg an und dieses Produkt war super teuer. Und das ist meiner Meinung nach einfach nur Geldmacherei mit leichtgläubigen Menschen, die wahrscheinlich in irgendwelchen Notsituationen sind und deswegen sich an sowas klammern. Ja, und Das finde ich so falsch. Davon ab glaube ich, dass solche Sachen auch ganz schnell zu so einer Art Sucht werden können, kann ich mir vorstellen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass gerade diese YouTube-Szene da in dem Bereich sich versucht, immer mehr zu übertrumpfen. Wer benutzt noch weniger? Wer macht was noch krasseres und so? Und es da dann vielleicht manchmal sogar eher um Profilierung geht als um alles andere. Das gefällt mir auch aus dem Grund nicht, weil es ein sehr schlechtes Licht auf die Leute wirft, die eigentlich nur, ja, weiß ich nicht, die Welt ein bisschen verbessern wollen, indem sie andere Leute zum Umdenken inspirieren, anstatt ihnen irgendwas vorzuschreiben. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass über Themen wie Nachhaltigkeit und Minimalismus und Veganismus gesprochen wird. Ich bin die Letzte, die das scheiße findet, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es toll und wichtig und richtig. Nur das Wie muss stimmen. Und das sehe ich bei vielen Kanälen, die gerade so angesagt sind, leider nicht. Das ist schade. So, jetzt habe ich mich ganz schön in Rage geredet. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir eure Gedanken in den Kommentaren hinterlasst. Und vielleicht, ja, habt ihr ja Lust, einfach mal so ein paar Lieblingsblogs oder Lieblings-YouTube-Kanäle zu den Themen zu teilen in den Kommentaren. Ich bin mir sicher, dass es wahnsinnig viele tolle Kanäle in der Richtung gibt, die eben nicht mit Leuten und ihrer Leichtgläubigkeit spielen oder Menschen ausnutzen und irgendwelche fadenscheinigen Sachen verbreiten. Ja, das würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen helft, Kanäle zu pushen, die genau das nicht machen. So, ich wünsche euch noch eine gute Zeit und macht das, was euch gut tut. Bis bald.